Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Sigi. Und wir laden euch auch diese Woche wieder ein, uns zu uns zu setzen und ein bisschen zu lauschen, wie wir über die Magic-Welt reden. Besonders diese Woche, denn wir werden Eternal Masters weitermachen im Draft-Format. Ja, heute, nachdem wir ja letzte Woche die Allied Colors besprochen haben, werden wir über die Enemy Colors reden. Genau, und ich denke, da brauchen wir auch gar nicht weiter rumdiskutieren. Wir fangen einfach direkt mal an. Genau. Und das erste Deck ist White-Black. Es ist ein eher midrangiges Deck. Spielt viel eben mit Enter the Battlefield-Effekten, Blink-Effekten. Und der Plan ist einfach mehr, den Value rauszubekommen, indem man einfach sehr oft Enter the Battlefield-Effekte triggert. Genau. Also, was man dazu aber auch noch sagen muss, White-Black, wie schon in ein paar Draft-Formaten davor, ist jetzt kein besonders synergistischer Archetyp, sondern wird auch im Allgemeinen eher auf Good Stuff gespielt. Also die ETB-Effekte haben natürlich eh schon an und für sich meistens ganz gute Value. Und was man halt so ein bisschen an Synergie hat, ist einfach, dass man da noch mal ein bisschen mehr Value rausziehen kann. Genau, und da fangen wir einfach an. Die erste Karte ist eine Rare. Das ist Jareth, Leonine Titan. Das ist eine 6 Mana, 3 davon weiß. 4-7 und der Effekt ist, whenever Jareth, Leonine Titan blocks, it gets +7/+7 until end of turn. Also daran muss man erstmal vorbeikommen. Das ist eine Wand. Das ist einfach eine Wand. Vor allem eine sehr schmerzhafte Wand, wenn sie sich auch noch in Power bufft. Oh ja. Und jetzt kommt noch was. Für ein Weißes kann man ihm Protection from a color of your choice until end of turn geben. Also, selbst wenn man sagt, okay, also man blockt mit dem und der Gegner sieht, okay, der ist irgendwie zu dick, ich muss ihn irgendwie loswerden und hat irgendwas raus instant und dann sagt man, okay, dann gebe ich mir einfach Schutz vor der Farbe und dann war das umsonst. Ja, der hat also halt einfach eine eingebaute Mother of Ruins im Endeffekt. Ja, also das ist, wenn man den bekommt, weiß nicht, wirklich, wenn der mal droppt, ich weiß nicht, wie man an den noch vorbeikommen soll. Schwer zu sagen. Also zumindest, wenn man schlau mit dem spielt, dann sollte der eine ganze Weile auf dem Feld bleiben. Vor allem dadurch, dass man dem auch vor mehreren Farben Schutz geben kann, dadurch, dass es ja nicht irgendwie nur einmal aktivierbar ist, sondern es kostet auch nur ein Weiß. Also schützt man ihn einfach auch mal mehrmals vor irgendwelchen Farben, falls irgendwer was ein bisschen mehr auf der Hinterhand hat. Mhm. Was halt auch schön ist, ist, dass der Effekt ist, wenn er blockt, was bedeutet, dass er den großen Buff im Zug des Gegners kriegt. Das heißt zum Beispiel auch, wenn der Gegner, keine Ahnung, Toxic Deluge hat, und dann müsste er 14 Life zahlen, um den Kerl zu entfernen. Das wäre auch nicht so schön. Also er muss allein schon 7 Life bezahlen, um den zu entfernen. Das ist schon sehr schmerzhaft. Also wie gesagt, wirklich sehr schwer loszuwerden und er tut auch ordentlich weh an sich. Ja, der ist halt sozusagen einfach das Top-End, der Finisher, wenn man so will, in diesem Deck. Genau, und dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Rare, nämlich Windicate. Oder Windicate, wie auch immer man das ausspricht. Jo, ist eine 3 Mana, eins davon weiß, eins schwarz, Sorcery, die einfach besagt, destroy target permanent. Wenn man ganz lustig ist, kann man damit auch ein Land zerstören. Ja, also das ist sehr flexibel, kostet wie gesagt nur 3 Mana, hat zwar nur Sorcery Speed, aber gut, für 3 Mana, was will man da mehr, wenn es auch nur sagt, destroy target permanent, was einfach sehr gut ist, um einfach nervige Sachen loszuwerden. Ja, Vindicate war ja der Reprint, auf den viele Leute in Shadows over Innistrad gehofft hatten. Wir haben was Ähnliches bekommen, Anguished Unmaking. Muss man halt noch live dazu zahlen. Aber ja, jetzt ist Vindicate hier und das sollte eigentlich eine sehr starke Karte, wie das meiste Removal natürlich, in Limited sein. Genau. Dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Karte. Glimmerpoint Stack. Ja, 4 Mana, 3-3 mit Vigilance, was schon mal okay ist. Und wenn Glimmerpoint Stack aufs Spielfeld kommt, dann exilt man ein anderes Target Permanent. Muss nicht mal eins sein, das man selbst kontrolliert, sondern irgendeins. Kann auch ein Land sein, wie man möchte. Das kommt dann am Ende des Spielzugs unter der Kontrolle seines Besitzers zurück. Also im Endeffekt ein Blink-Effekt oder ja, Flicker. Genau. Also man kann damit entweder Enter the Battlefield-Effekte nochmal triggern oder für die Runde irgendeinen Blocker raushauen. Genau. Also sehr flexibel einsetzbar, wie gesagt, ein guter Buddy für 4 Mana, auf jeden Fall. Und ist auch eine Uncommon, also man kann davon auch gut und gerne 2 oder 3 rausbekommen, wenn man Glück hat. Das ist halt im Endeffekt das Brot und Butter von eben diesem Deck, das ja viel mit ETB-Effekten spielt. Genau, und je öfter, es ist ja, wir sind ja auch im Limited-Format, das heißt, wir werden vielleicht von der Karte auch nur eine bekommen, wenn überhaupt. Mhm. Und da kann man noch ein bisschen Value rausziehen, wenn man die einfach flickern kann. Ja, auf jeden Fall. Und Flicker ist ja eh immer schön, vor allem mit der nächsten Karte. Das ist zwar jetzt kein Flicker per se, der White Mane Lion für 2 Mana, eins davon weiß, mit 2/2 mit Flash, was schon mal wichtig ist. Und wenn der aufs Spielfeld kommt, bringt man eine Karte, die man kontrolliert, in die Hand ihres Besitzers zurück. Also mal abgesehen davon, dass es eine 2-Mana-2-2 mit Flash ist, was einfach schon gut ist, also in Common-Seltenheit, also man kann die auch öfters bekommen, kann man damit auch wieder ETB-Effekte nochmal aktivieren, wenn man das Mana dafür hat. Und mit der kann man auch seine Karten vor Removal beschützen. Oder das, also sagen wir mal, nicht nur für Removal, sondern man greift an oder man blockt und der Gegner hat noch was in der Hinterhand, irgendeinen Combat-Trick. Ja, und, oder so. Und man rettet es einfach davor. Genau, also das ist im Endeffekt die andere sozusagen Keycard in diesem Deck. Da hilft halt eben einfach dabei, dass man sowohl Value zurückbekommt, als auch, dass man seine eigenen Kreaturen beschützen und dann wieder spielen kann. Genau. Dann machen wir weiter mit der nächsten Karte. Oh, wie liest man denn das bitte? Chalcedirm. Ah ja. Das ist eine 4-Mana-5-5 mit Shroud und die hat auch noch Vanishing 4. Das heißt, sie kommt halt eben aufs Spielfeld mit 4 Time-Countern am Anfang von deiner Upkeep. Entfernst du einen Time-Counter, wenn keiner mehr drauf ist, wird sie geopfert. Gut, das ist halt der kleine Drawback dafür, dass sie eine 5-5 ist für 4 Mana. Mit Shroud, das ist, wie soll man sagen, Shroud ist der schlechtere Hexproof, sagen wir es mal so. Weil, kann man so sagen. Ja, denn Hexproof ist ja, dass der Gegner unsere Karten nicht mehr targeten kann mit Spells. Shroud sagt, dass nicht mal wir ihn targeten können. Und die Sache ist die, wenn er zum Beispiel nur noch, sagen wir mal, 2 oder 1 Vanishing Counter drauf hat, und man will ihn aber noch ein bisschen behalten, kann man ihn natürlich flickern. Richtig. Dadurch reaktivieren sich seine Vanishing Counter. Jetzt kommt aber natürlich die Sache mit dem Elch der ersten Karte, dem Glimmer Point Stack, kann man ihn natürlich nicht flickern. Genau. Weil wir würden ihn sonst selber targeten und das geht einfach nicht. Mit dem White Mane Lion dagegen geht das schon, denn der sagt einfach nur A Creature You Control und nicht Target Creature. Genau, und das ist diese kleine Feinheit, die man immer beachten sollte bei Regeltexten. Oh ja. Da kann man sehr viele kleine Sachen reinlaufen oder eben nicht bemerken. Mhm. Aber das ist ein Thema für sich. Dann machen wir einfach gleich weiter. Die Wall of Omens, die haben wir schon mal gesehen in einem anderen Deck. Ja. 2 Mana, 0/4 Defender und when Wall of Omens enters the battlefield, draw a card. Ja, einfach gute Value, enters the battlefield Effekt, der uns eine Karte bringt. Im Endeffekt genau das, was wir wollen. Genau, gibt's auch nicht mehr viel zu sagen, machen wir einfach weiter. Der Phyrexian Rager für 3 Mana, eins davon schwarz, 2/2 und wieder ein ETB-Effekt, der besagt, wenn er das Spielfeld betritt, you draw a card and you lose one life. Ja, also auch wieder Card Draw mit einem ETB-Effekt. Wenn wir mehrere von unseren Bounce- und Flicker-Sachen haben, dann ist das im Endeffekt ein Weg, wie man Card Advantage einfach sichern kann. Oder eben künstlich erzeugen, wenn man diese Karten nicht öfters hat. Es reicht auch schon, wenn man sie nur einmal flickert, dann hat man einfach schon den doppelten Value rausgeholt. Genau. Auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, machen wir einfach gleich weiter mit der nächsten Karte, weil die beiden hatten wir ja schon besprochen. Und das ist der Bolinok Cohort. Ist eine weiße Karte, 3 Mana, eins davon weiß, eine 2/2 mit First Strike und der kriegt +1/+1, solange man eine andere weiße Kreatur kontrolliert. Ja, also das wird auf jeden Fall der Fall sein, wenn wir weiß-schwarz spielen, weil die Kreaturen, die wir gesehen haben, sind die meisten einfach weiß und 3 Mana für 2/2 First Strike ist schon gut genug eigentlich. Mhm. Aber dass sie doch zu einer 3/3 wird mit First Strike für 3 Mana, potenziell, das ist eigentlich schon unverschämt. Ja. Für ihre Seltenheit, die ist nämlich Common. Also Man kann die einfach dreimal im Deck haben, sagen wir mal, und dann setzt man zwei aufs Feld und schon triggern sie gegenseitig. Stimmt, ja. Und ich meine, dadurch, dass wir eben auch so viele Flicker-Effekte haben, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, können wir damit unsere Karten vor Removal beschützen, was es natürlich dann doch nochmal signifikant leichter macht, eben was auf dem Spielfeld zu behalten. Auf jeden Fall. Machen wir auch weiter. Die Field of Souls ist eine 4-Mana-Karte, 2 davon weiß, Enchantment. Und der Effekt besagt, immer wenn eine Non-Token Creature das... ich lese einfach mal vor. Whenever a Non-Token Creature is put into your graveyard from the battlefield, also eine Kreatur stirbt oder wie auch immer dahin bekommt, put a 1/1 White Spirit Creature Token with Flying onto the battlefield. Also, wieder Value daraus, dass wir vielleicht doch mal was verlieren. Mhm. Und auch noch mit Flying, ist eine White Creature, das heißt, die triggert zum Beispiel den Balinok Cohort. Alles solche Sachen. Guter Value, kann man auf jeden Fall picken. Ja. Macht man nichts falsch damit. Gibt's nicht viel zu sagen. Also viel mehr als eine wollt ihr davon nicht haben. Aber die eine sollte vor allem halt in so Games, ich meine, ich habe ja relativ häufig schon Weiß-Schwarz gespielt. Und ich kann sagen, üblicherweise, wenn man damit in irgendeiner Weise ins Spiel reinkommt, artet's dazu aus, dass es meistens relativ grindy wird. Und das ist eine von den Karten, die halt eben sehr gut dabei helfen kann, so ein grindy Matchup bequem zu überleben. Genau, auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch zur letzten Karte, also zur letzten wichtigen Karte. Zealous Persecution. Zealous Persecution, Gottes Willen. Wer denkt sich solche Namen aus? Wizards. Ja, ist ein weißes, ein schwarzes Mana. Eine Instant, was nice ist. Bis zum Ende des Zuges kriegen Kreaturen, die man selbst kontrolliert, +1/+1. Und Kreaturen, die die Gegner kontrollieren, -1/-1. Also für 2 Mana absolut strong. Also keine Ahnung, was man da noch mehr will für die 2 Mana, dass man die selber Kreaturen bufft und im besten Fall vielleicht sogar welche vom Gegner einfach gleich weglegt, wegbekommt, dadurch durch den -1/-1-Effekt. Ja, und das zerstört einfach total sozusagen diese ganze Combat Math, die die meisten Leute machen, wo sie halt dann da sitzen und sich denken, ja gut, ich kann den jetzt mit dem blocken, da trade ich, den Jump blocke ich mal. Und wenn sie das dann alles hier so sich schön ausgedacht haben, wie sie dann in irgendeiner Weise nächste Runde besser dran stehen können, dann droppst du einfach eine Zealous Persecution und sagst... Nee, einfach nein. Ja. Und das ist auch ein kleiner Tipp, den man einfach geben kann. Denkt ein bisschen weiter als einfach den Moment jetzt gerade, wenn ihr blockt. Denkt euch... schaut auf das Mana des Gegners, kann er irgendwas machen? Könnt ihr einen Combat-Trick rausholen? Also Limited sind Combat-Tricks schon wesentlich beliebter als in Constructed. Ja. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man denkt, okay, ich weiß ungefähr, was der Gegner spielt von den Farben her. Er könnte einen Combat-Trick haben oder diesen Zealous Persecution. Und dann sagen wir, okay, ich gehe auf Nummer sicher und fress einfach mal die 2 Schaden, die durchgehen würden, weil ich den nicht blocke. Block den einen aber safe, dass nichts passieren kann. Solche Sachen. Aber ja. Wie gesagt, das sind so Tipps nebenbei. Genau. Also, wenn ihr es euch vom Life-Total her oder von der Board-Position her einigermaßen erlauben könnt, auch mal was durchzulassen, dann habt da keine Angst davor. Es ist meistens besser, auf Nummer sicher zu gehen. Das auf jeden Fall. Da habe ich auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Ich auch. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Genau, also was man zu dem Deck sagen kann, es ist halt wie gesagt ein Mid-Range-Deck. Also wie du sagst, es neigt dazu, ein bisschen grindy zu werden. Durch solche Karten will man das einfach verhindern. Es gibt so ein mögliches Token-Sub-Theme von diesem Deck mit so Karten wie Raise the Alarm, Intangible Virtue und Zengir Autocrat. Also Raise the Alarm ist eine 2-Mana-Karte, Instant, eins davon weiß. Put 2-1-1 White Soldier Creature Tokens on the Battlefield. Also einfach... zum Beispiel zum Blocken oder um den Gegner zu überraschen bei irgendwas. Richtig. Das Problem bei den Karten ist, es gibt andere Decks, die auch sehr gerne haben wollen. Absolut. Und wenn man schon sehr tief in White-Black drin ist, muss ja erstmal sein White-Black festigen, bevor man sowas pickt. Mhm. Und bis dahin wird das wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ja, also es gibt zum Beispiel das White-Red-Token-Stack, über das wir nachher noch reden werden. Das halt vor allem eben Raise the Alarm und Intangible Virtue fast schon als First Picks hat. Genau. Intangible Virtue, Das war ein 2-Mana-Enchantment, auch wieder eins davon weiß. Und das sagt, dass Creature Tokens, die man kontrolliert, +1/+1 kriegen und Vigilance haben. Genau, eben dieses Token-Sub-Theme, wie gesagt, was ein anderes Deck eher haben will. Und dann gibt's noch den Zengir oder Zengir Autocrat. Ja, der ist eine, ich glaube, 4 Mana war es. Ja, 4 Mana, eins davon schwarz, 2/2. Und wenn der aufs Spielfeld kommt, kriegt man 3 schwarze 0/1 Surf Creature Tokens. Das Problem bei der Sache ist, wenn er selbst das Spielfeld verlässt, dann exilt man diese ganzen Tokens. Das heißt, er selbst ist hauptsächlich eine tote Kreatur und man darf ihn natürlich dann auch nicht bouncen oder flickern, weil sonst verliert man die ganzen Tokens, die man hat. Genau, und wie gesagt, das ist das Token-Sub-Theme ist sehr schwer herzukriegen und da braucht man den auch nicht picken, wenn man nicht die vorher hat, also Raise the Alarm und Intangible Virtue, dann braucht man gar nicht erst drauf eingehen, weil der Enters the Battlefield-Effekt einfach nicht gut genug ist. Genau. Das Deck. Würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Deck. Eins, das meiner Meinung nach ziemlich stark sein wird, nämlich Blue-Red Flashback. Das spielt halt einerseits sehr viele Spells und andererseits mildet es sich auch so ein bisschen selbst halt durch bestimmte Karten, die dich ziehen und discarden lassen, um eben deinen Friedhof vollzukriegen für Flashback. Üblicherweise gewinnt dieses Deck mit einem bestimmten Enchantment und das ist Burning Vengeance. 3 Mana, eins davon rot, immer wenn man einen Spell aus seinem Friedhof castet, fügt Burning Vengeance einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schaden zu. Und das, wie gesagt, das ist halt ein Flashback-Deck und das kann ganz schön wehtun auf Dauer. Oh ja. Auf jeden Fall. Oder eben finishen. Also selbst wenn man das Ding spät spielt und dann erst gegen Ende anfängt Flashback zu spielen oder die letzten Flashback-Sachen rauszuholen, es tut immer noch weh. Mhm. Und je nachdem, wie halt das Board steht, kann man das Zeug dem Gegner entweder direkt ins Gesicht jagen oder halt das Board freimachen für die paar Kreaturen, die man dann halt schon spielen will. Genau. Da gibt's auch nicht mehr viel zu sagen. Genau, damit spielt es einfach, hauptsächlich mit Flashback. Und also dieses Enchantment wollt ihr auf jeden Fall irgendwie bekommen. Dadurch, dass es eine Uncommon ist, ist es auch nicht sehr unwahrscheinlich, dass ihr das bekommt. Es wird auf jeden Fall durchgehen irgendwann und das solltet ihr dann auch picken, wenn ihr da hin wollt. Weil dieses Enchantment will außer euch eigentlich fast kein Deck haben. Das heißt, es sollte auch möglich sein, wenn ihr seht, dass jetzt Blau-Rot relativ offen ist, dass ihr das nicht direkt first pickt, sondern ein bisschen später. Genau. Dann fangen wir einfach an mit den wichtigen Karten, wieder mit den Rares. Sulfuric Vortex, 3 Mana, 2 davon rot. Und es sagt, at the beginning of each player's upkeep, Sulfuric Vortex deals 2 damage to that player. Gut, man kriegt halt auch selber ein bisschen Schaden ins Gesicht. Aber if a player would gain life, that player gains no life instead. Also im Grunde genommen, es brennt einfach komplett durch. Ja. Man man schützt sich davor, dass der Gegner sich dann wieder hochheilen will. Zum Beispiel, Genau, und das ist halt dadurch, dass wir stärker burnen als der Gegner, im besten Fall eigentlich, werden diese 2 Damage vielleicht sogar finishen. Mhm. Also zu der Karte muss man auch sagen, die ist nicht die beste Karte in dem Deck, die ist relativ mittelmäßig, aber es ist eine, die wahrscheinlich auch so kein anderes Deck will, vielleicht noch eins von den aggressiven roten Token-Decks als eins ihrer letzten Picks, aber das kann man durchaus nehmen. Also, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es ist eine Rare, die sehr oft wahrscheinlich weitergegeben wird, weil, wie gesagt, dass keiner spielen will, weil sie zu gefährlich ist an sich. Und viel Kosten tut sie auch nicht. Ja, viel Kosten tut sie auch nicht. Aber dadurch, dass wir, wie gesagt, einfach ein bisschen krasser burnen können, werden wir wahrscheinlich den höchsten Value daraus ziehen können. Richtig. Und dann kommen wir gleich zur zweiten Rare. Das ist Gamble. Für 1 rotes Mana durchsucht man seine Library nach einer Karte und tut diese Karte in seine Hand. Dann discardet man eine Karte und zwar random und shuffelt danach halt seine Bibliothek. Also üblicherweise ist Gamble natürlich, wie der Name irgendwie schon impliziert, relativ riskant. Aber dadurch, dass wir ziemlich viel mit Flashbacks spielen, können wir es uns schon leisten, dass wir mal einen Spell von uns in den Friedhof kriegen. Und jetzt so rein statistisch gesehen, Sollten wir mit Gamble, wenn wir es jetzt nicht gerade mit einer Ein- oder Zwei-Karten-Hand spielen, einigermaßen gut unterwegs sein? Und es sucht uns halt einfach eben so Key Pieces wie Burning Vengeance raus. Auf jeden Fall. Genau, dann machen wir einfach auch weiter. Die nächste Karte wäre eben Burning Vengeance, aber darüber haben wir ja schon geredet. Die Genau. nächste, Desperate Ravings. Ja, Desperate Ravings ist im Endeffekt eine 2-Mana Instant, die einen 2 Karten ziehen lässt und dann muss man auch eine Karte random abwerfen. Und sie hat Flashback für 2 und ein blaues. Also, wie gesagt, wir können zum Beispiel das würde uns auf jeden Fall nicht wehtun, wenn wir die zum Beispiel at random discarden würden, Genau. weil wir machen es einfach nochmal mit Ja. Flashback Und das und Schöne. triggern dann noch Burning Vengeance und so weiter. Also, genau, das ist eben die Kombi, die wir machen wollen. Ja. Spielt halt da einfach ideal rein. Und eine andere Karte, die da genauso gut reinspielt, ist Faithless Looting. Für ein rotes Mana zieht man 2 Karten und wirft dann 2 Karten ab. Nicht random, sondern nach Wahl. Und das Ding selbst hat auch wieder Flashback für 2 Mana und ein rotes. Genau, also wieder Flashback. Bisschen kontrollierter, hat dafür Sorcery Speed. Desperate Ravings hat Instant Speed. Ja, also man kann sagen, beide sind ungefähr gleich stark. Die traden sich ein bisschen von den Sachen her, Genau. die sie an Value haben, aber die wollen wir auf jeden Fall eigentlich haben. Ja. Die gibt uns einfach enormen Card Advantage, lässt uns kontrollieren, was wir in den Friedhof kriegen. Genau. Ja, das Faithless Looting will man halt eigentlich auf jeden Fall sehen. Das ist eine schöne Karte auch in Common, das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man mehr als eine davon bekommt. Und all around einfach eins der Key Pieces von diesem Deck. Dann würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter mit Quiet Speculation. Das ist eine 2-Mana Sorcery und man durchsucht die Library von halt irgendeinem Target Player nach bis zu 3 Karten mit Flashback und packt die in den Friedhof dieses Spielers. Also im besten Fall eigentlich wir. Ja. Warum wir das beim Gegner machen sollten, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, weil wir seine Karten gezielt exilen wollen aus dem Friedhof. Gibt es überhaupt solche Effekte im Eternal Masters? Ja, aber dazu müsste sowohl der Gegner als auch man selber erstmal schon Flashback spielen. Das stimmt. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, genau das, was wir wollen. Einfach kontrollieren, was wir in den Friedhof bekommen mit Flashback. Kostet auch nur 2 Mana, also eins davon blau. Perfekt eigentlich. Ja, das ist halt cool, weil manche von den Flashback-Spells, die wir spielen können, eben zum Beispiel eine gute Antwort auf eine Kreatur sind, wenn wir jetzt nicht eben nur Value rausziehen wollen. Und das Ja, im Endeffekt funktioniert das auch fast wie ein Tutor einfach in diesem Deck. Genau, also dadurch, dass wir sie sowieso mit Flashback wieder spielen können, ist es eigentlich fast ein Tutor, Richtig. weil die sind dann auch vor Discard geschützt an sich, weil dann sind sie nicht auf der Hand. Solche Sachen eben. Stimmt. Also einfach nice. Kann man schon mal 1 bis 2 mitnehmen. Vielleicht auch 3, aber das ist fast schon ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Genau, und die nächste Karte ist Screeching Scab. Jetzt muss ich aber mal fragen, was sind Scabs eigentlich? Ich habe das nie verstanden. Boah, gute Frage. Also, ich habe die viel auf so Zombie-Tribal-Karten gesehen, natürlich auch aus dem Innistrad-Block. Und die meisten Scabs haben auch den Creature-Type Zombie. Also würde ich mal vermuten, dass man die Worte so ein bisschen austauschen kann und sagen kann, Scabs sind Zombies? Fragezeichen. Naja, darüber kann man, glaube ich, von anders diskutieren. Auf jeden Fall, ja, machen wir einfach mal der Karte. 2 Mana, eins davon blau, 2-1. Und wenn er das Spielfeld betritt, tut man die obersten 2 Karten der Bibliothek in den Friedhof. Eben dieser Self-Mill-Effekt, den wir so zum Teil erzielen wollen. Ja, und das Coole an der Karte ist, erstens, sie ist common, zweitens, außer einem anderen Deck will dieses Ding kein Mensch haben. Ja, mehr gibt's da nicht zu sagen. Es Also. ist ein Buddy, auf jeden Fall, ein guter Early Drop, um sein Friedhof auch zu füllen. Kann man mitnehmen, sollte man mitnehmen, auf jeden Fall. Ist im Endeffekt ein Easy Pick für uns. Und als nächste Karte haben wir ja so ein bisschen einen All-Star. Also, wenn ihr hier so am Zuhören seid, dann könnt ihr vielleicht auch selbst schon ein bisschen sehen, dass das eine Karte ist, die ihr wahrscheinlich sehr, sehr früh picken solltet. Einerseits, weil sie flexibel ist, andererseits, weil sie gut ist. Der Merfolk Looter. 2 Mana 1/1, tap sie, um eine Karte zu ziehen und dann eine Karte abzuwerfen. Also looten, wie der Name schon sagt. Richtig. Haben wir, glaube ich, im letzten Cast schon erwähnt. Also, ja, wir haben schon über den geredet, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Gerade in dem Deck ist der natürlich richtig nice. Auf jeden Fall. Nächste Karte, Dream Twist. Oh ja, Dream Twist ist auch so eine Karte. Wenn man die sich anschaut, dann sieht man, die will keiner haben außer uns. Genau, das ist für ein blaues eine Instant Sorcery, ja. Für ein blaues Mana, Instant Spell. Target Player puts the top 3 cards of his or her library into his or her graveyard. Entweder man millt sich selbst und holt dafür Flashback-Karten rein, oder man millt den Gegner, wenn man gerade irgendwie lustig ist. Und diese Karte selber hat auch noch Flashback für 2 Mana und eins davon blau. Ja. Also macht man das einfach nochmal. Also ich würde sie, glaube ich, echt in 90% der Fälle auf mich selbst spielen in diesem Deck. Weil 3 Mill machen ja auch nicht wirklich viel aus, selbst in Limited. Und es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass du irgendwie, keine Ahnung, 6 Kopien davon oder so bekommst, um deinen Gegner dann auszumillen. Ja. Genau, es ist halt eine Karte, die will halt, wie gesagt, auch keiner haben. So an sich. Deswegen ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass man die einfach öfters bekommt. Genau. Und dadurch auch. Also man kann den Gegner natürlich auch damit ausmillen, wenn man. Also warum auch immer das passieren sollte, dass man mit einem Flashback-Deck irgendwie ins Grindy-Game kommt. Mhm. Aber dadurch kann man das halt dann am Ende so ein bisschen beschleunigen, dass der Gegner sich einfach millt. Ja. Also die Sache ist halt einfach, die Karte, wenn wir das Deck richtig zusammenbekommen, sagt für uns halt fast, zieh 3 Karten. Fast, ja. Also wenn es alles Flashback ist, dann könnte es potenziell 3 gezogene Karten sein an sich. Ja. Und dann Ancestral Recall am Start. Nice Karte. Jo, auf jeden Fall. Nächste Karte, Firebolt. Für ein rotes Mana, Firebolt deals 2 Damage to Target Creature or Player. Also, ja, so eine mehr oder weniger einfach schlechte Lightning Bolt. Ja, ist halt einfach ein Schock. Aber das Schöne ist, das Ding hat Flashback. Ein bisschen teurer Flashback, muss ich sagen. Oh ja. Für 5 Mana. Ja, gut, dafür bekommt's dann halt Instant Speed für 5 Mana mit 2 Damage. Wenn man das unbedingt ausgeben will, ja, dann macht man das. Ansonsten muss ich dazu sagen, das wird wahrscheinlich eher länger im Friedhof bleiben, die Karte. Ja, ja, ja, das Ding, das willst du nicht flashbacken, wenn du nicht schon Burning Vengeance draußen hast. Ja, auf jeden Fall. Weil dann kriegst du halt 4 Schaden raus und das ist dann wieder einigermaßen okay für Limited. Aber gehen wir mal zur nächsten Karte. Deep Analysis. 4 Mana, Target Player draws 2 Cards. Und jetzt kommt aber der schöne Teil. Flashback, 2 Mana, pay 3 Life. Das Leben, da kann man, für so einen Effekt kann man eigentlich fast schon drüber hinwegsehen, dass man da 3 Leben verliert. Absolut. Wir sagen zwar öfters, dass im Limited das Life Race ein bisschen wichtiger ist als im Constructed, aber für 2 Karten ziehen, also erstmal für 4 Mana 2 Karten ziehen, das Ding in den Friedhof bekommen, wenn man überhaupt das Ding nackt castet, sage ich mal, also hard castet. Ja, ansonsten landet das Ding sofort im Friedhof durch Mill. Man flashbackt die für 2 Mana, 2 Karten ziehen im Endeffekt. Ja. Ist gut. Eine der Top-Karten, vor allem das Ding ist halt auch wieder Common. Also mit diesen ganzen Flashback-Spells, das sieht man schon so ein bisschen. Viele sind Common und mit denen kann man ganz gut eigentlich sein Deck voll machen. Das Schwierige bei der Sache ist halt so ein bisschen, dass man das ganze, ich nenne es mal Framework, zum Laufen kriegt, halt eben mit Merfolk, Looter oder so, weil einige von den Karten eben doch ankommen sind. Aber machen wir mal weiter, denn 2 Karten haben wir noch, die gut in diesem Deck sind. Und das erste ist eine Karte, die will eigentlich fast jeder, der mit euch am Tisch sitzt, einfach haben. Das ist der Young Pyromancer. 2 Mana, 2/1, immer wenn man eine Instant oder Sorcery castet, packt man einen 1/1 roten Elemental-Token aufs Spielfeld. Und ja, also das kann auch sein, wenn man die einfach so castet, die Sachen, sie mit Flashback castet, also man kann damit schon ziemlich ordentlich was rauspumpen und wie gesagt, dadurch, dass das nicht nur speziell für uns ist und auch noch ankommen ist, kann es gut sein, dass wir davon gar keine bekommen, weil die einfach rausgefischt werden. Die ist jetzt nicht so zentral natürlich für dieses Deck, aber es ist schön, vor allem halt, wenn man Leute hat, die halt schwarz-rot oder weiß-rot spielen, weil man denen einerseits eine von ihren Keycards wegnehmen kann und andererseits ist der Young Pyromancer für unser Deck. Ich meine, wir haben ja fast alles mit Flashback, das heißt, wir casten eigentlich fast doppelt so viele Spells wie jedes andere Deck, selbst wenn die anderen Decks mit Spells voll wären. Das heißt, wir können uns halt eine Armee von Blockern einfach aufbauen, sobald wir einen von denen auf dem Feld haben. Genau. Und dann machen wir mit der letzten Karte weiter. Die Wee Dragonauts. Das ist wie so ein komischer Name. Die sind ganz nett. Ist eine 1-3, ein blaues, ein rotes Mana, insgesamt 3. Fliegend, immer wenn man einen Instant- oder Sorcery-Spell castet, kriegen die Jungs +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Also können die ziemlich dick werden. Plus, das ist eine Uncommon, die blau-rot ist. Also werden nur wir die ziehen, außer jemand anderes spielt blau-rot, aber ist ja unwahrscheinlich. Ja, fliegend, pumpen sich, wie gesagt, synergiert einfach perfekt mit uns. Genau. Das erinnert mich so ein bisschen, also die Karte, an ein Pauper-Deck. Das ist tatsächlich sogar auch in blau-roten Farben, das auch extrem viel halt mit so Instants und Sorceries spielt, halt eben Cantrips oder Lightning Bolts und so Zeug. Und das dann eben zum Beispiel Killfiend spielt, der einen ähnlichen Effekt hat. Also im Endeffekt spielt man einfach einen Haufen Spells in einer Runde, das Ding wird unglaublich riesig, dann gibt man ihm am besten noch irgendwie Trample und Double Strike und dann schaut man mal vorbei mit einer 40-3 oder so. 40-3? Ja. Was? Naja, da ist es Lightning Bolt. Theoretisch. Ja, aber wie gesagt, darüber kann man vielleicht mal anders reden. Jo. Machen wir mal einfach weiter mit dem nächsten Deck, würde ich sagen. Wollen wir das noch zusammenfassen? Oder ich glaube eigentlich, wir haben alles schon gesagt. Es spielt einfach viel mit Flashback. Ja. Punkt. Das war's. Genau. Man will einfach heftiger burnen als der Gegner. Man will burnen. Und eben mit Burning Vengeance. Diese Wortwitze. Schafft man das ziemlich gut. Genau. Das ist im Endeffekt alles, was man dazu sagen kann. Ja, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Deck. Und das ist ein Deck, das ist eigentlich, ja, es ist einfach wie ein Tribal-Deck, Black-Green-Elves. Und dadurch, dass die meisten Grün-Kreaturen einfach Elfen sind und einige Schwarze auch Elfen sind, ist dieses Deck eigentlich immer ein Elfen-Tribal-Deck. Man kommt fast nicht drum rum, irgendwas anderes damit zu machen. Jo. Und es ist ein typisches Agro-Deck mit einfach viel Swarm. Also man will einfach viele Elfen aufs Feld bekommen und den Gegner damit einfach komplett überrennen. Genau. Und spielt sehr viel natürlich auf Synergie, dadurch, dass es ein Tribal-Deck ist. Aber wenn man das zusammenbekommt, dann hat man die Synergie auf jeden Fall. Also auch mit wenigen Elfen, sage ich mal, bekommt man da Synergie raus. Ja. Aber sie muss trotzdem zusammenkommen. Ansonsten hat man ein ziemliches Problem. Genau. Also wenn ihr gegen ein Deck spielt, was die ganze Zeit irgendwie eure Kreaturen loswerden kann, sei es durch Blocks oder durch Removal, dann wird's schwer, mit dem Elfendeck irgendwo hinzukommen, vor allem, weil es nicht so viele Möglichkeiten für euch gibt, Karten nachzuziehen. Das ist ja ein klassisches Problem, was viele eben so Aggro- und Tribal-Decks haben, dass sie irgendwann kein Gas mehr im Tank haben. Und dieses Problem gibt's auch hier bei dem Elfendeck. Das heißt, ihr müsst halt schauen, dass ihr irgendwie das Early Game sozusagen überlebt. Also nicht überlebt wie ein Control-Deck, sondern natürlich überlebt im Sinne von, dass ihr einfach ein gutes Board habt. Genau, und da machen wir auch gleich mit der ersten Karte, oder fangen wir gleich mit der ersten Karte an. Die Imperious Perfect. Jo, das ist eine grüne Rare, 3 Mana, 2-2, ist ein Elfenlord, also andere Elfen, die man kontrolliert, kriegen +1/+1. Und man kann ein grünes Mana zahlen und ihn tappen, um einen 1-1 grünen Elfenkrieger aufs Spielfeld zu bringen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Also man kann, wenn man will, mit ihm selber blocken und dann trotzdem noch einen Elf rauspumpen. Man kann es am Ende des Zuges des Gegners machen, wenn man nichts mehr machen will oder das Mana noch dafür hat. Also auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Wie gesagt, rare. Also kann schwierig werden, eine zu bekommen. Sollte man aber auf jeden Fall nehmen. Also gut, einem Elfen-Tribal-Jack, einen Elfen-Lord nehmen zu müssen, das ist jetzt nicht keine Kunst. Ja. Aber ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Will man haben. Ja. Und wen man auch haben will, ist der Heritage Druid. Das ist eine Ein-Mana 1-1, auch wieder eine Rare. Und der sagt, man kann 3 ungetappte Elfen, die man kontrolliert, tappen, um 3 grüne Mana zu machen. Ja. Also dadurch, dass man sowieso schon so viele Elfen eigentlich auf dem Feld haben sollte, kann man damit ziemlich gut ja, so Pseudo-Rampen, sage ich jetzt mal. Ja, nicht nur Pseudo-Rampen. Und jetzt kommt tatsächlich der Witz, wo ich so gerade sehe. Wir haben eine recht nette Mana-Kombo hier drin. Nämlich, also in dem Draft-Format, nämlich Heritage Druid und Wirewood Symbiote. Denn Wirewood Symbiote sagt, man kann einen Elfen, den man kontrolliert, zurück in die Hand nehmen und dann eine Kreatur enttappen. Das heißt, wenn man einige von diesen 1-1-Mana-Elfen hat, dann kann man die beiden kombinieren, um halt eine Menge Mana zu machen, weil man natürlich die Elfen, die dann wieder ins Spiel kommen, sofort tappen kann von dem Effekt von Heritage Druid. Weil die dazu ja keinen Haste oder so brauchen. Das stimmt. Das ist ja ziemlich, das ist ziemlich nice. Also das ist dann schon ein richtiger Ramp, wenn man das hinbekommt. Ja, damit überrennt man dann wahrscheinlich seinen Gegner mit ziemlich vielen Elfen. Absolut. Absolut fabulous. Oder wie auch immer sich die Elfen da bezeichnen. Das erinnert mich schon wieder an der Hobbit mit dem Elfenkönig. War das ein König? Keine Ahnung. Ach, das weiß ich nicht mehr. Ach, nee. Okay. Lassen wir es lieber, bevor wieder irgendwas mit dem Bär herkommt. Der Werebär. Den sehen wir später noch. Keine Angst. Oh, Jesus. Aber ja, machen wir mal weiter mit Green Sun's Zenith. Das ist erstmal allgemein eigentlich in jedem grünen Deck eine gute Karte. Und vor allem in diesem hier, weil man spezifische Elfen mit spezifischen Effekten aus seinem Deck rauskriegen kann. Denn die Karte sagt, auch wieder eine Rare, also X Mana und ein grünes, man kann seine Library nach einer grünen Kreaturenkarte mit CMC X oder weniger durchsuchen, die aufs Battlefield packen und dann halt seine Library shuffeln. Und jetzt kommt noch ein nicer Part. Green Sun's Zenith selbst wird, nachdem es resolved hat, auch in die Library gemischt. Genau, und ja, also, soll man sagen, ein guter Tutor an sich. Jo. Kann rausholen, was man da will. Also zum Beispiel den Lord, wenn man den gerade haben will. Weil der Lord ist ja auch nicht teuer. Was kostet der nochmal? Ich glaube, 3? Ja, genau, 3 Mana. Ja, also man zahlt dann praktisch 4 Mana, um den Lord rauszubekommen. Aufs Battlefield. Also man muss ihn auch nicht mehr bezahlen selber. Das ist einfach sehr gut. Definitiv. Vor allem eben, wenn du die ganzen Sachen hast, die dich dann noch für Mana tappen lassen. Genau, aber das sind halt die ganzen Kombos. Also man kann da wirklich, man sieht, wenn man Synergie rausbekommt, dann funktioniert's. Dann kombot man da wie blöd. Sobald's mal ins Rollen kommt, hört's erstmal nicht mehr auf, bis der Gegner tot ist. Genau. Und, da machen wir mit einem Liebling weiter. Das ist eine enorm starke Karte und das ist wirklich nice, dass die reprinted wurde. Mhm. Der Deathrite Shaman. Der ist sogar so nice, dass er in Modern einfach gebannt ist. Ja. was kostet... Also die Karte ist auch schon ziemlich teuer eigentlich dafür, dass sie gebannt ist, glaube ich. Ja, es geht. Also der hängt immer so bei ungefähr 7 Euro, weil der halt in Legacy auch ein absolutes Staple ist. Ja, also 7 Euro für eine Modern gebannte Karte, das ist schon eigentlich ordentlich, muss man sagen. Da sieht man einfach, wie stark die ist. Und dann erzählen wir gleich, was die kann. Für ein Mana entweder entweder grün oder schwarz, 1-2. Er selber, also der Buddy selber ist gar nicht mehr so wichtig, sondern seine Effekte. Der hat 3 an der Zahl. Der erste besagt, ihn einfach tappen. Und dann Exile Target Land Card from a Graveyard at 1 Mana of any color to your Mana Pool. Ja. Also eine saubere Ram-Karte, wenn man Länder irgendwie im Friedhof hat. Das wird man vielleicht eher selten benutzen. Wichtig sind die anderen beiden Effekte. Nämlich für ein schwarzes und ihn dann tappen. Exile Target Instant or Sorcery Card from a Graveyard. Ja. Each opponent loses 2 life. Also man kann zum Beispiel, wenn man mit diesem Deck gegen eben dieses Flashback-Deck spielt, exilt man ihm einfach seine Flashback-Karten und gibt ihm noch 2 ins Gesicht. Oh ja. Und das für ein schwarzes Mana, also... Vor allem, das kann man Instant Speed machen, das ist auch schön. Genau, also wenn er gerade meint, okay, ich mill mir mal Flashback rein, dann sagst du, nö, ich hau dir die erstmal wieder raus. Richtig. Jetzt kommt aber noch der dritte Effekt. Für ein grünes Mana und ihn tappen, Exile Target Creature Card from a Graveyard, you gain 2 life. Also man kann das Life Race natürlich damit wieder ein bisschen auf Vordermann bekommen von sich selbst. Exile eine Kreatur, die man vielleicht in einem, gegen ein Reanimate-Deck spielt. Genau. Kann man Kreaturen raushauen. Also man sieht, dieser Schamane ist einfach absolut stark gegen ziemlich viele Decks einfach. Der wurde von einigen Leuten auch schon als Ein-Mana-Planeswalker bezeichnet und das ist meiner Meinung nach gar nicht falsch. Ja, so ein Mini-Planeswalker könnte man ihn nennen. Also auf jeden Fall von Anzahl der Effekte und wie die Effekte funktionieren. Ja, ist aber eine Rare. Also es kann schwierig sein, den vielleicht zu bekommen. Mhm. Es kann nämlich sein, dass der einfach gehatepickt wird. Also der wird gar nicht gespielt, sondern wird einfach rausgenommen, damit ihn kein anderer mehr bekommt, weil er sonst viel zu stark ist einfach. Ja, oder value-picked. Ich meine, wir haben es ja gerade schon gesagt, billig ist der Mann auch nicht. Ja, also jeder, der value-picked, ist ein schlechter Mensch. Das wollte ich jetzt nur mal erwähnen. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, muss ich sagen, bei einem Set, wo Mythics drin sind, die man nicht unbedingt in Limited spielen kann, die aber schon ihre 70 Euro wert sind. Ja, okay, eine Mana Crypt würde ich jetzt auch nicht vorbeilassen. Also allein schon, weil ich die selber sowieso spielen würde. Ja, klar. Würde ich eine Mana Crypt nicht vorbeilassen. Force of Will oder Chrome Mox, nee. Okay, ich bin ein schlechter Mensch. Ich auch. Ja, egal, machen wir weiter. Ist auch ein Reprint aus Origins, die gab's wahrscheinlich auch vorher in irgendwelchen Sets auch. Shaman of the Pack, 3 Mana, 1 schwarz, 1 grün davon. 3-2, jetzt kommt aber der Effekt. Wenn sie das Spielfeld betritt, kriegt Target Opponent so viel Schaden, oder er bekommt nicht Schaden, also er verliert Leben, was die Anzahl an Elfen ist, die man kontrolliert. Im schlimmsten Fall kriegt er einen Schaden durch eben den Shaman of the Pack, aber wir spielen ein Elfen-Tribal-Deck, der kann schon mal mit so 6-7 reindrücken. Oh ja, und für, ich meine, eine 3-Mana, 3-2 ist ja schon mal nicht schlimm. Und wenn die dann auch noch sagt, ETB, Gegner verliert 6, dann ist das schon durchaus First-Pick-Material. Das auf jeden Fall. Dann machen wir einfach mal gleich weiter. Denn noch einem Elfen, würde ich sagen. Das klingt nach einem Elfen. Der Blight Soil Druid. Genau, der hat 2 Mana, ist ein 1-2 und ist im Endeffekt ein Mana-Dog. Also den kann man tappen und ich glaube ein Leben bezahlen, um ein Mana zu seinem Mana-Pool hinzuzufügen. Ja, also auch nicht schlecht, wenn man gerade Mana braucht. Genau. Tut nicht weh. Und wie gesagt, hätte man den Deathrite Shaman, ist Life Loss auch gar nicht mal so schlimm. Richtig. Und im gleichen Atemzug müssen wir eigentlich auch noch die Lanowa Elves erwähnen. Die sind nämlich eine 1-Mana 1-1, die man tappen kann, um ein grünes Mana zu seinem Mana-Pool hinzuzufügen. Genau, auch wieder ein Mana-Dog. Recht solide, warum nicht? Ist auch ein Elf, also triggert auch Shaman of the Pack und alles Mögliche. Der ist halt im Endeffekt so ein bisschen einer der Grundbausteine für dieses Elfendeck. Genau. Machen wir auch weiter. Lys Alana Scarblade. Jo. 3 Mana, eins davon schwarz, 1-1. Die tappt man und wirft eine Elfenkarte ab aus der Hand. Und Target Creature kriegt dann -x/-x bis zum Ende des Zuges, wobei x die Anzahl an Elfen ist, die man kontrolliert. Und wie wir gerade eben schon erwähnt haben, wenn es dann so 6-7 ist, ja, daran wird ziemlich viel sterben. An sowas. Vor allem wiederholt. Also, wie gesagt, das eine Problem, das ich mit der Karte sehe, ist, dass es halt auch wieder Card Disadvantage ist, so ein bisschen, weil wir ja nicht viele Möglichkeiten haben, um Karten nachzuziehen. Also, aber ja, das sollte man auf jeden Fall nur machen, wenn man gerade wirklich dringend was loswerden will. Und das natürlich auch machen kann. Also, es bringt nichts, wenn man nur 2 Elfen hat, discardet was und dann das ist nur -2/-2 und das bringt dann nicht so viel. Muss man sich gut überlegen. Aber kann man picken, sollte man picken, weil es selber ein Elf ist. Ja. Also, ja. Die Karte ist definitiv gut, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, mit wie sozusagen liberal man mit ihrer Benutzung ist. Man will jetzt nicht als Elfen-Agro-Deck hergehen und 3 Runden hintereinander was discarden, was man sonst hätte spielen können, nur um beim Gegner, ich sag mal, ein paar kleinere Kreaturen oder so zu entfernen. Ja, genau. Machen wir einfach weiter. Elvish Vanguard. Den müssen wir jetzt gerade kurz raussuchen. Elvish Vanguard. Da ist er. Klar. Ja. 2 Mana, 1 davon grün, 1-1. Und der Effekt besagt, whenever another elf enters the battlefield, put a +1/+1 counter on Elvish Vanguard. Wir spielen Elfen. Wir werden sehr viele Elfen droppen. Er kann ziemlich dick werden für 2 Mana. Richtig. Und er selber ist, wie gesagt, auch ein Elf, eine Common. Also wird man auf jeden Fall öfters bekommen, wenn man will. Zweifelsohne. Und ich meine, die Karte sagt mehr oder weniger wörtlich, spiel das Ding nur mit Elfen. Das heißt, das Ding wird nur mit Elfen gespielt werden. Das heißt, man wird es ziemlich leicht bekommen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr 3 oder 4 von den Teilen in eurem Deck haben können werdet. Genau. Und ja, die letzte Karte ist auch eine altbekannte Karte, der Deathbridge Shaman. Drei Mana, eins davon schwarz, 3/1, besagt, wenn sie stirbt, discardet der Gegner eine Karte? Zwei? Genau. Eine war das. Eine Karte. Genau. Recht solide, wieder ein Elf, 3/1, man kann die sehr gut traden einfach, dadurch, dass sie sehr stark zuhaut für ihr Verhältnis. Und sie stirbt auch sehr leicht und triggert sehr leicht ihren Effekt. Genau. Und der Gegner will halt manchmal auch nicht, dass sie stirbt. Deswegen wird er sich zweimal überlegen, die zu blocken. Genau. Und drei Schaden jede Runde sind halt schon auch nicht insignifikant. Also die Karte hat auf jeden Fall auch einiges an Potenzial, ja. Und ist eine Common. Also wird man auch öfters bekommen, wenn man will. Genau. Eine Karte hatten wir aber tatsächlich doch noch für dieses Deck. Und das ist der Liss Alana Huntmaster. Ich meine, vorhin hatten wir schon eine Liss Alana Karte. Das ist die nächste. Auch wieder eine Common. 4 Mana, 3-3. Auch wieder ein Elf natürlich. Stats sind jetzt nicht so überwältigend. Aber der Effekt ist ziemlich überwältigend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn immer wenn man einen Elf-Spell castet, kann man einen 1-1 grünen Elfen-Warrior aufs Spielfeld packen. Also noch mehr Elfen. Viele Elfen. Oh ja. Dann kommen wir auch zur, sagen wir mal, letzten Karte. Timberwatch Elf. Was kann denn der Kollege? Müssen wir die raussuchen? Haben wir die nicht vorbereitet? Sind wir schlecht vorbereitet, Sigi? Nein, sind wir nicht. Doch, sind wir schon. Okay, einen Moment. Oh, dreckige. Jesus. Also, warte, da ist er, der Hund. 3 Mana, eins davon grün, eine 1-2. Genau, das war der, den kann man tappen. Und Target Creature kriegt plus X bis zum Ende des Zuges, wobei X die Anzahl an Elfen im Spiel ist. Oh, auch die vom Gegner? Ja, auch die vom Gegner. Oh, tja, da wird man ja doppelt bestraft, wenn man auch noch Elfen spielt, wenn der Gegner sowas hat. Ja, das ist, könnte man fast als so ein bisschen den Mirror Breaker in einem Elfen-Mirror bezeichnen. Wobei, wenn zwei Elfenpicker am selben Tisch sitzen, dann wird es wahrscheinlich eh so ein bisschen ein Trauerspiel. Ja, wie gesagt, wenn ihr seht, euer Archetyp funktioniert nicht so richtig, weil jemand anderes das gerade pickt, auch, dann werdet ihr einfach nicht glücklich. Lasst lieber nach. Seid einfach der klügere Spieler in dem Fall. Ihr fühlt einfach, was in den Karten kommt. Ja, also letztens erst, letzten Dienstag, da habe ich ihn gedraftet und ja, da muss ich sagen, da war ich sehr enttäuscht von meinen Draft-Künsten. Ich wollte Black-Red, also Innistrad wollte Black-Red Aggro wieder spielen und hatte eigentlich schon ein paar nice Karten und habe dafür aber ziemlich gute grüne und blaue Karten an mir vorbeiziehen lassen. Okay. Wo ich mich am Ende dann eigentlich fast schon gehasst habe, weil ich habe eine gute gesehen und habe mir gedacht, jetzt bin ich zu tief in Black Red drin, um daraus noch Value zu ziehen, aber so viele grüne und blaue Karten, die an mir vorbeigezogen sind, habe ich mir gedacht, du Depp. Passiert. Ja. Manchmal sollte man einfach auf seinen Bauch hören. Ja. Das ist, ja, es ist natürlich mit dem Signaling immer so ein bisschen schwierig. Also, klar, wenn man jetzt nur eine Karte sieht, bei der man sich denkt, verdammt, die hätte eigentlich schon draußen sein müssen, dann ist das nicht immer unbedingt ein klares Signal. Aber wenn es dann schon irgendwie 2 oder 3 sind, dann sollte man sich doch Gedanken machen, vor allem wenn man eben von den eigenen Karten nicht mehr viel sieht, doch noch zu switchen. Ja, hätte ich machen sollen. Schade. Aber mal. Ja, genau, das war das Elfen-Tribal-Deck. Gibt's auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist ein Tribal-Deck. Ja. Man will Elfen spielen, man will mit diesen Elfen reinhauen, man will den Shaman auf the Pack triggern und den Gegner damit 1 in die Fresse drücken. Gut gesagt. Ja, gut gesagt, ja. Machen wir einfach gleich weiter mit dem nächsten Deck. Weiß-Rot Tokens, das haben wir vorhin schon erwähnt. Das ist auch wieder ein Agro-Deck, was eher weit greift. Also vom Angriff her, sagen wir mal. Genau. Spielt halt nicht wie zum Beispiel das rot-grüne Deck von letzter Woche mit relativ großen Kreaturen, sondern macht eher wieder wie das schwarz-rote Deck viele kleine nervige Tokens. Genau, ist halt wie eigentlich schwarz-rot, nur ohne Sacrifice. Genau. Kann man so sagen eigentlich. Denn wir werden auch wieder Karten sehen, die wir in dem Deck gesehen haben. Das ist auch gleich die erste Rare, die wir von dem Deck kennen. Das sind die Siege Gang oder der Siege Gang Commander. Wir können ja nochmal sagen, was der kann, falls ihr es vergessen habt. 5 Mana, 2 davon rot, 2-2. Und wenn der aufs Spielfeld kommt, dann packt man noch 3 rote 1-1 Goblin Creature Tokens aufs und Spielfeld. Und besagt noch für 2 Mana, 1 davon rot, Sacrifice a Goblin und er selber fügt dann 2 Damage zu Target Creature Player. Ist gut. Also ja, falls man die Goblins irgendwie loswerden will oder die Goblins bedroht werden durch irgendwelche Spells oder man blocken will, was weiß ich, kann man die Goblins noch gut nutzen, ja, indem man sie einfach dem Gegner ins Gesicht schmeißt. Wortwörtlich. Genau. Schöne Sache eigentlich. Ja. Machen wir gleich weiter mit der nächsten. Rare, das sind die Goblin Trenches. 3 Mana, 1 davon rot, 1 weiß, also genau für dieses Deck gemacht. Enchantment für 2 Mana, 2 beliebige, Sacrifice a Land, kriegt man 2 rote und weiße Goblin Soldier aufs Feld. Ja. Genau das, was wir wollen. Wir spielen Tokens, wir wollen aggressiv sein, wir wollen Goblins, im besten Fall für den Siege Gang Commander, wenn wir das hinkriegen. Und hat unsere Farben. Also wird das wahrscheinlich auch kein anderer haben wollen. Ziemlich sicher nicht. Und bei Aggro-Decks passiert es ja sehr leicht, auch in Limited, dass man so ein bisschen Mana-flooded ist. Und obwohl Länder zerstören immer so ein bisschen, ich sag mal, unintuitiv ist, ist es hier doch vielleicht nicht verkehrt, eben in einem Deck, das viele relativ kleine Kreaturen und billige Spells spielt. Und was man dabei auch bedenken muss, ist natürlich, dass man das Land, das man dann opfern wird, natürlich auch direkt tappen kann, um die 2 Mana an Kosten zu bezahlen. Ja, also man kann da viel Value rausziehen dabei, auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, wir spielen billige Kreaturen, günstige Spells auch. Und dann kommen wir auch zur nächsten Karte, den kennen wir von vorhin, den Young Pyromancer. Und wie gesagt, das ist genau dieses Deck, wo wir diese Karte auch unbedingt haben wollen einfach. Ja. Und wir deswegen ein bisschen in, sagen wir mal, in Konkurrenzkampf antreten gegen andere. Es kann gut sein, dass wir davon da gar keine sehen, weil die einfach nicht an uns vorbeizieht, wenn sie nicht in unserem Pack ist. Deswegen, wenn ihr die seht, wenn da nichts wirklich Besseres drin ist, was selten der Fall ist, dass da noch was Besseres drin ist, pickt den sofort raus. Absolut. Der ist enorm wichtig für uns. Den will man einfach haben. Und wenn man den nicht sofort kriegt, dann wird man den einfach gar nicht kriegen. So ziemlich, ja. Nächste Karte kennen wir auch von vorhin. Raise the Alarm. Genau. Also man zahlt Mana, oder? Für genau, 2 Mana, 2 Tokens, Instant Speed. Ist natürlich auch wieder schön, weil es eben von dem Young Pyromancer dann noch ein Token geben würde und so halt dann doch nochmal mehr Value entsteht. Ja, es sind zwar keine Goblins, also die kann man nicht den Gegner ins Gesicht schmeißen, aber es sind Tokens. Ja. Und genau das wollen wir. Genau. Dann als nächste Karte haben wir eine, die haben wir, glaube ich, auch schon im schwarz-roten Deck von letzter Woche gesehen. Mhm. Der Beetleback Chief, die hat eben 4 Mana, 2 davon rot, 2-2. Und wenn der aufs Spielfeld kommt, kriegt man nochmal 2 rote 1-1 Goblins. Ja, also wieder genau das, was wir wollen. Brauchen wir gar nicht, glaube ich, mehr dazu sagen. Jo. Machen wir einfach gleich weiter mit dem Mock War Marshal. Der Mock War Marshal, den hatten wir auch letzte Woche. Das war die 2 Mana 1-1 mit Echo, der dir jeweils ein Goblin-Token gibt, wenn er aufs Spielfeld kommt oder wenn er das Spielfeld verlässt. Genau. Die Sache ist ja auch die, man kann dieses, wenn er das Spielfeld verlässt, einfach selber triggern, indem man Echo nicht bezahlt. Richtig. Man sagt einfach, nö, will ich nicht. Man sacrificed ihn und bekommt einfach statt ihm ein 1-1 Red Goblin. Also man ersetzt ihn einfach kostengünstig. Genau. Oder man schmeißt ihm einfach mal wieder dem Gegner ins Gesicht. Ja. Solche Späße. Weil, warum nicht? Dazu ist er ja gemacht. Ja, also ich sag einfach, nee, ich zahle die 2 Mana nicht für Echo, sondern ich schmeiß dem Gegner ins Gesicht, wie du schon gesagt hast. Genau. Alles, Sachen, die man machen kann. Ja, dann die nächste Karte, die auch wieder spezifisch für dieses Deck gedacht ist, ist der Flamekin Zealot. Der ist ja fast schon so ein bisschen Finisher in diesem Deck. 4 Mana, 2 davon rot, 1 weiß, eine 2-2. Und wenn der aufs Spielfeld kommt, kriegen Kreaturen, die man kontrolliert, +1/+1 und Haste bis zum Ende des Zuges. Also, das ist allein schon stark, dadurch, dass die +1/+1 bekommen. Wenn man noch dazu irgendwelche Tokens noch beschworen hat und die noch Haste bekommen, warum nicht? Dann kann man damit noch reinrauschen. Und wenn es auch nicht klappt, man hat sogar noch ein bisschen Mana übrig, schmeißt man die Goblins wieder einem ins Gesicht. Genau. Das ist halt dann Also ich kann mir eine Situation gut vorstellen, wo sich der Gegner zum Beispiel denkt, ja okay, der weiß-rote Kerl hat 4 Schaden auf dem Feld, sagen wir mit 4 Goblin-Tokens oder so. Dann ist er dran, spielt nochmal irgendwie 2 Tokens, sagen wir von Raise the Alarm am Ende des Zuges oder so, und spielt dann in seinem Zug Flankin Zealot und plötzlich wurden aus 4 Schaden einfach 12 Schaden. Ne, Moment, 15 Schaden. Ja, einfach so. Ja, das ist solide. Ja, sollte man auf jeden Fall nehmen, hat auch unsere Farben, das heißt, wenn kein anderer diese Farben spielt, das ist eigentlich fast schon ein sicherer Pick. Und ja, ist auch ankommen, also es kann gut sein, dass wir den auch vielleicht zweimal bekommen. Genau. Dann machen wir mal gleich weiter mit ein paar Karten, die wir noch nicht so sehr gesehen haben in anderen Decks. Die erste wäre da Rally the Peasants. Haben wir das nicht schon vorhin gesehen in dem Flashback? Ja, die haben wir schon einmal gesehen, aber da war es ja auch nur eher so eine Fringe-Karte, sage ich mal. Hier ist es wirklich eine der wichtigeren Karten. Ist ja eben eine 3 Mana, eins davon weiß, instant, auch sehr relevant. Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Und das Ding hat nochmal Flashback für 3 Mana und eins davon rot. Genau, also kann man das entweder sofort nochmal machen und die Kreaturen einfach richtig dick machen. Mhm. Man wird es aber 6 Mana selten haben, aber man kann es einfach dann wiederholen. Irgendwann später. Und das auch wieder in Instant Speed. Also, das ist sozusagen so ein bisschen die Combat-Trick-Version von dem Flämmchen Zealot. Ja, kann man so sagen. Dann gehen wir auch gleich weiter mit Intangible Virtue. Genau, das war ja eben die Token-Karte, die wir schon bei dem White-Black-Subtheme erwähnt hatten. Eben Tokens kriegen +1/+1 und Vigilance für 2 Mana. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Deck für diese Karte. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir auch gleich weiter mit der Orcish Oriflame. Ja, das ist eine Karte, die will halt echt einfach kein anderes Deck haben und das Ding ist Common. Und ich will euch gleich einen Rat geben, nimmt von dem keinesfalls mehr als 2 ins Deck. Und 2 ist eigentlich fast schon ein bisschen zu viel. 4 Mana, eins davon rot, Enchantment, angreifende Kreaturen, die man selbst kontrolliert, kriegen +1/+0. Ist zwar schön und so ein bisschen Buff und hilft halt, dass man Schaden durchbekommt oder ein bisschen besser tradet, aber wie wir es ja schon gesehen haben, 4 Mana kostet zum Beispiel auch der Flamekin Zealot und der macht für 4 Mana deutlich mehr. Ja. Also wenn man das Ding vielleicht, also sagen wir mal, man hat den Flamekin Zealot in Runde 4 nicht da, sondern die Orcish Oriflame, man kann sonst nichts machen, dann gerne damit aufs Feld. Mhm. Ansonsten wird es im späteren Spielverlauf vielleicht eher in den Hintergrund rücken, dass man die spielt, was einfach wichtigere Karten gibt. Ja, also sie ist zwar gut in dem Deck, keine Frage, und sie wird leicht zu bekommen sein, weil kein anderer sie will, aber überschätzt diese Karte bitte nicht. Ja, vor allem, wie gesagt, 4 Mana für ein Enchantment, was doch nicht so viel macht an sich. Ja, also nicht mehr als 2. Wie du schon gesagt hast, 2 ist schon fast zu viel. Genau. Was ihr stattdessen tatsächlich ein bisschen mehr nehmen könnt, was eine bessere Payoff-Karte ist für dieses Deck, ist der Battle Squadron. 5 Mana, 2 davon rot, Stern, Stern. Dazu kommen wir gleich. Das Ding fliegt, ist ein Goblin, lustigerweise. Die Art ist da ganz nett, da sind so ein paar wütende Goblins in irgendeinem komischen fliegenden Ding. Ich glaube, das haben die geklaut. Ziemlich sicher, ja. Ich glaube nicht, dass die das selber gebaut haben. Vor allem, die schauen nicht besonders intelligent aus. Ja, ist einfach ein wütender Goblin-Mob. Ja. Ja. Und die Power und Toughness von dieser Karte sind gleich der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Das ist top. Also, dadurch, dass man sowieso viele Tokens rauspumpt, kann er ziemlich dick werden. Mhm. Und ja. Und der ist auch noch fliegend. Genau. Und fliegende, haben wir ja schon gesehen, gibt's nicht so viele, mit Ausnahme eben von dem Blue-White-Flyers-Deck. Aber auch das Blue-White-Flyers-Deck müsste wahrscheinlich eine ganze Menge Kreaturen vor dieses Teil werfen, damit es in irgendeiner Weise getradet wird. Ja. Genau. Das waren auch schon alle wichtigen Karten für das Deck. Zusammenfassend können wir da auch nur sagen, Tokens und Goblins. Goblins ins Gesicht schmeißen. Ja, und einfach mehr Goblins pumpen. Volles Pfund aufs Maul. Volles Pfund aufs Maul. Mehr gibt's zu dem Deck auch nicht zu sagen. Also, das ist jetzt kein Deck, das irgendwie unglaublichen taktischen Tiefgang oder so hat. Ihr spielt Tokens, ihr bufft die Tokens, ihr haut drauf und hoffentlich gewinnt ihr. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Deck für heute, der 10. Archetyp. Das ist Blue-Green Self-Mill. Spielt viel mit der Threshold-Mechanik und natürlich auch wieder mit Flashback. Das Deck generiert Card Advantage dadurch, dass es halt eben sich selbst millt und dann für die Kreaturen, die es spielt, Threshold aktiviert und Spells flashbacken kann. Genau, hast schon alles gesagt. Wir machen einfach oder legen gleich einfach los mit wichtigen Karten. Was mir auffällt, wir haben keine Rares. Richtig, also es gibt natürlich jetzt ein paar Rares, die sind nicht übel in dem Deck, so Sylvan Library oder so. Oder wenn man ganz lustig ist, ist ein Jace natürlich nie verkehrt. Aber das ist eine Mythic. Eben. Und ja, also Mythics, wie gesagt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die meisten sind einfach saustark und die sollte man auf jeden Fall nehmen, wenn nicht sogar auf einfach auf die Splashen, selbst wenn die gar nicht reinpassen. Ja. Denn so ein Jace ist einfach stark. Ja, also, keine Ahnung, dafür nehme ich gerne in Kauf, dass ich einfach drei Inseln oder so reinpacke stattdessen, dafür, dass ich den irgendwann spielen kann. Also, Patrick Chapin zum Beispiel, das ist ja ein Spieler, dem ich persönlich folge, der hat oder behauptet schon seit einer ganzen Zeit, dass es einfach im Leben nichts Schöneres gibt, als jeden Turn schön seinen Jace the Mind Sculptor die Null zu benutzen und einfach zu brainstormen. Ja. Und da kann ich ihm zustimmen. Aber kommen wir mal zurück zu dem Deck. Die erste wichtige Karte ist eine Common, nämlich Nimble Mongoose. Ein Mana 1/1 für ein grünes, hat Shroud und hat Threshold. Nämlich kriegt sie +2/+2, solange 7 oder mehr Karten in deinem Friedhof sind. Und ich glaube gelesen zu haben, das ist eine sehr beliebte Karte in Pauper. Ja, absolut. Meine ich. Und da haben sich sehr viele Leute gefreut, dass die reprinted wurde. Definitiv. Aber man sieht auch warum. Also für einen Mana, Shroud, also noch kann sich ziemlich gut schützen, ist ja auch ein Mongoose. Man weiß ja, Mongoose doesn't give a fuck. Mhm. Ja. Dann auch noch Threshold mit +2/+2. Also, wenn man die auch spät spielt, dann hat man einfach für einen Mana eine 3/3. Ja, mit also, Shroud. Und das ist einfach stark. Die ist einfach ein absolutes Staple in, halt, wie du schon gesagt hast, so Purple-Zoo-Decks und, wenn ich mich recht erinnere, habe ich sie auch schon in dem einen oder anderen Legacy-Deck gesehen. Aber dort natürlich nicht so sehr wie in Pauper. Und die nächste Karte mit Threshold ist der Centaur Chieftain. Eine 4-Mana, natürlich ein Centaure, mit Haste. Und auch der hat Threshold. Und der Threshold sagt, dass wenn Centaur Chieftain aufs Spielfeld kommt, kriegen die Kreaturen, die man selbst kontrolliert, +1/+1 und Trample bis zum Ende des Zuges. Und das ist gut. Also, was soll man dazu sagen? Das ist einfach gut. Ja. Will man haben in dem Deck, dadurch, dass eben auch Threshold auch drin ist. Also, man muss jetzt sagen, Threshold wird wahrscheinlich auch kein anderes Deck so richtig spielen wollen. So wirklich. Ja. Außer in dem anderen Deck mit dem Werebear. Der, oh Gott, der Werebear. Ja. Und der Effekt ist einfach top, wenn man das hinbekommt. Zum Beispiel absolut. Auch mit dem Mongoose, wenn er sowieso schon 3/3 ist, dann kriegt er auch noch +1/+1 und Trample, also 4/4 Trample für einen Mana. Kann man schon mal machen. Das kann man schon mal machen. Ich glaube, was wir mal erwähnen sollten, was mir gerade einfällt, Pauper, was Pauper überhaupt ist, damit die Leute überhaupt verstehen, von was wir eigentlich hier reden. Pauper ist im Endeffekt ein Eternal-Format, auch wieder. Also man kann mit allen Karten spielen, die halt irgendwann geprintet wurden, aber es hat eine große Restriction und das ist, dass man nur Karten spielen darf, die irgendwann mal als Common herausgegeben wurden. Und zwar nicht nur in Paper, sondern auch auf Magic Online, wo das ein deutlich beliebteres Format ist. Genau, also im Grunde genommen, man darf nur Commons spielen und deswegen ist so eine Common, so eine starke Common, absolutes Staple, also sehr beliebt, sollte man spielen. Es gibt fast keinen Grund, die nicht zu spielen in so einem Format. Und ja, denk mal, das ist dazu auch genug gesagt. Also nur, damit man versteht, wovon wir eigentlich reden, was Pauper ist. Genau, dann machen wir einfach gleich weiter zurück aufs Deck mit der nächsten Karte. Die, Cephalid Sage, genau. Was kann die denn? Wo haben wir die? 4 Mana, eins davon blau, 2/3, hat Threshold. Und der besagt, wenn die aufs Spielfeld kommt, darf man 3 Karten ziehen und dann 2 Karten abwerfen. Ja, also man milt sich selber, kriegt Card Advantage und ist selber auch noch eigentlich ein ganz guter Buddy für den Effekt, den sie noch hat. Ja. 2-3. 4 Mana, 2-3 ist vielleicht nicht überragend, aber der Effekt ist einfach gut. Genau, also die Karte hat, sobald man Threshold hat, einfach schöne Card Selection, was in so einem Deck natürlich immer gut ist. Vor allem eben, wenn man viel mit Flashback hat, was man discarden kann. Oder auch mal überschüssige Länder, sollte man die haben und so weiter und so fort. Machen wir einfach gleich weiter mit der wichtigsten Karte überhaupt in dem Deck. Ja. Er Damit beharrt auf sein Recht und er tut bitte es nicht. mit lautem Brüllen. Es ist der einzig wahre Werbär. Oh mein Gott. Hast du, bevor wir das hier besprochen haben, hast du dir das ausgedacht oder hast du das irgendwo gelesen? Nein, weder noch. Oh Jesus. Also, keine Ahnung. Unsere Punts sind, glaube ich, echt schlecht. Aber wir zwingen sie einfach euch auf, Ja, ich weil wir meine wollen. mal ganz ehrlich, wenn die den Flavortext von der Karte ändern, dann haben sie es aber auch verdient, dass wir sowas sagen. Ich meine, der neue Flavortext hat nicht mal irgendeinen Wortwitz oder drin. Ich meine, da steht einfach nur, to become is to understand. Ich meine, Okay. also, Ja. ich bin echt kein Fan, muss ich sagen, von so, ja, mehr oder weniger generic Weisheiten in Flavortext, weil das Zeug heißt Flavortext und generic Weisheiten haben meiner Meinung nach nicht viel Flavor. Wie war nochmal der alte Flavortext? He exercises his right to bear arms. Ja, genau. Also, man kann sagen, was man will, aber der alte Text hat viel mehr Flavor. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Ja, können wir nochmal erwähnen, was der kann. Na Zwei klar. Mana, eins davon grün, 1-1. Kann man tappen, um grünes Mana zu bekommen, also an sich ein Mana-Dork. Hat aber noch Threshold. Er bekommt plus 3 plus 2, plus 3 plus 2, Ne, plus ne, 3 plus 3 plus 3 sogar. plus 3. Also es ist eine 4-4 einfach für zwei Mana im besten Fall, die man Genau. auch noch für Mana tappen kann. Also, Cooler Typ. cooler Typ. Ja, der Werebär. Jo. Dann in so einem Deck, das eben mit einer Mechanik spielt, wo man viele Karten im Graveyard braucht, ist es natürlich immer sehr willkommen, wenn man Karten hat, die irgendwie den Graveyard füllen können und man nicht, keine Ahnung, 7, 8 Turns warten muss, bis Threshold aktiv ist. Die Karten, die dabei helfen, sind zum ersten der Screeching Scab. Den Den haben wir hatten ja wir. vorhin schon, genau, Genau. brauchen wir jetzt nicht mehr dazu kommen. Eine weiteres Dream Twist, Die hatten wir auch die vorher. hatten wir auch schon vorhin. Der Merfolk-Looter hatten wir auch vorhin. Was wir nicht vorhin hatten, ist Commune with the Gods. Yo. Zwei Mana Sorcery. Reveal the top 5 cards of your library. Und dann darf man eine Kreatur oder ein Enchantment von denen in seine Hand tun und den Rest in seinen Friedhof. Also zwei Mana, vier in Friedhof. Dafür und dazu noch selektieren, welche in den Friedhof. Richtig. Ja, am besten eben sowas wie Dream Twist, das hat ja auch Flashback. Kann man alles gekonnt machen und man bekommt natürlich auch das, was man gerade braucht. Im besten Genau. Fall für zwei Mana. Also mit der, wenn man die früh spielt, kann man schon so bis Turn 4 definitiv Threshold online haben. Und dann ist das Deck schon einigermaßen solide. Dann gibt es natürlich noch eine Karte, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag, die uns auch ein bisschen mit Threshold hilft, aber auch damit, dass man Karten bekommt. Und das ist Fact or Fiction. Eine wunderschöne Karte, meiner Meinung nach, und auch ein absolutes Staple in vielen EDH-Decks. Das ist eine 4-Mana-Karte. Und die sagt im Endeffekt, reveal the top 5 cards of your library und ein Gegner teilt diese 4 Karten in zwei Piles auf. Und eine von diesen Piles darf man dann natürlich nach eigener Wahl in die Hand nehmen und den anderen packt man in den Friedhof. Ja, also kann er sich wieder entscheiden zwischen Pest und Cholera, im besten Genau. Fall. Denn dadurch, dass wir uns selber sowieso millen wollen, kann er eigentlich nur verlieren, im besten Fall. Oder eigentlich immer. Ja. Und das ist halt eine Karte, die ist meiner Meinung nach sehr, ich sag mal, skillintensiv. Weil während dem Selektionsprozess von den Karten muss natürlich einmal der Gegner dabei nachdenken, ja, was will eigentlich mein Gegner haben? Was kann ich ihm geben? Und wie kann ich die Piles gestalten, dass er keinen besonders guten Vorteil daraus kriegt? Genau, weil die Sache ist die, er macht zwar die Piles, aber wir suchen uns den Pile aus. Genau. Und da kommt dann schon die nächste Ebene an Skill, Nämlich, wir können uns währenddessen denken, einerseits, während er die Pies macht, ja, was denkt denn mein Gegner, dass ich gerade habe oder was meinte, dass ich machen will? Und andererseits, wenn wir die Pies dann auswählen, können wir auch selbst nochmal abwägen, welche von diesen Pies will ich jetzt haben? Ja, und dadurch, dass es auch 5 Karten sind, also sagen wir es mal so, wenn er den Pile, muss er im besten Fall auf 2-3 teilen, ja. Weil wenn er 1-4 macht, verliert er meistens schon. Genau, und das Lustige ist, also ich habe schon relativ viel mit der Karte gespielt, viele Leute machen es auch so, dass sie zum Beispiel relativ viele Länder in eine Pile packen, was aber oft falsch sein kann. Also vor allem eben, ich meine, das Ding kostet 4 Mana. Man kann vermuten, dass man, bis man die spielen kann, nicht mehr so viele Länder in der Hand hat. Und dieses Deck will ins Late Game gehen. Fact of Fiction kann im, ich sag mal, schlechteren Falle sogar dabei helfen, dann noch die Consistent Mana Drops für die Late Game Karten zu kriegen. Ja, also das sind alles Spielereien und taktische Überlegungen, die man mit der Karte anstellen kann. Ja, müsst ihr selber abwägen, wenn ihr mit sowas spielt. Wir machen jetzt einfach mit der letzten Karte für dieses Deck weiter. Oh. Und ja, das ist eine grüne. Roar of the Worm. Worm. Ist eigentlich nicht mal so nice, wenn man sich sie anschaut. 7 Mana für einen 6-6 Wurm. Sorcery Speed. Was ist da los? Flashback ist los. Richtig. Denn für 4 Mana, eins davon grün, kann man die Flashbacken. Und 4 Mana Instant Speed, eine 6-6 aufs Battlefield. Das ist halt schon ein Banger. Das ist ein Banger. Also man holt sie raus, wenn man blocken will. Der Gegner hat es vielleicht nicht erwartet, weil er schon wieder vergessen hat, dass die im Friedhof ist. Mhm. Wenn er nicht unbedingt drauf achtet. Ja. Und selbst wenn er drauf achtet, was will er dagegen machen? Ja. Man castet es und dann ist das Ding da. Und es frisst. Es frisst. Das Artwork schaut eigentlich ziemlich nice aus, muss man sagen. Ja, also kurze Beschreibung. Da ist irgendwie, ich glaube, so eine Art Zitadelle oder so im Vordergrund. Und da kommt dann so ein riesiger Wurm mit einem riesigen Maul aus der Erde geschossen und bohrt sich so ein bisschen auf die Zitadelle zu. Und wird sie halt wahrscheinlich fressen. Ja, aber das könnt ihr ja selber sehen, wenn ihr euch die Spoiler und so weiter anschaut, während wir hier reden. Genau. Und das war's auch schon für die Decks heute. Ich würde sagen, bevor wir hier aufhören, geben wir einfach nochmal so unsere eigenen, ich sag mal, Overall-Eindrücke ab. Und da würde ich gleich mal als erstes sagen, also das Power-Level von diesem Format scheint insgesamt schon relativ hoch zu sein. Das auf jeden Fall. Ich meine, das ist Eternal Masters und da will man natürlich möglichst starke Karten einfach wieder reprinted haben. Für das Draft-Format haben die, also natürlich will Wizard auch, dass jedes Set draftbar ist. Ja. Deswegen sind da ein paar Karten drin, die dann auch common sind oder eben vielleicht nicht so gut, aber also für dieses Set nicht so gut. Ja. Aber wenn man sie einzeln betrachtet, sind sie einfach stark, wie eben dieser Mongoose. Ja, genau. Also, und allein schon, dass so Sachen reprinted werden, also wir können jetzt vielleicht schon auf Mythics eingehen, eben Jace the Mind Sculptor. Also, dass sie allein den im Eternal Masters reprinten. Der ist halt, ich kann mir vorstellen, dass es für eine Menge Salz gesorgt hat, als das rauskam. Ich meine, Force of Will und Wasteland war eigentlich fast schon erwartet. Ja. Beziehungsweise, das waren die ersten zwei Spoiler, als Eternal Masters angekündigt wurde. Aber ein Jace the Mind Sculptor zu reprinten. Also, ich Das ist schon nice. Das ist schon, es ist wirklich nice, ja. Kann man nicht mehr dazu sagen. Also, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es hat für eine Menge Salz gesorgt. Mhm. Bei den Leuten. Und andererseits muss man natürlich aber auch sagen, jeder freut sich, wenn er einen Jace öffnet. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht, also jeder hasst Jace the Mind Sculptor, weil er einfach unglaublich stark ist, aber wenn man den selber bekommt, sagt man bestimmt nicht nein. Mhm. Definitiv nicht. Also, ich würde den schon in mein EDH-Deck packen, wenn ich einen hätte. Ist der nicht gebannt? Nee, oder? Vielleicht im French oder so, aber die French-Banlist kenne ich selber nicht so gut. Okay. Multiplayer ist total legal. Okay, ja. Genau, also wie gesagt, Power-Level eigentlich sehr, sehr groß in dem. Trotzdem kann man nicht drum rumkommen, dass man, dass einige Sets, einige Archetypen sich auf dem Papier erstmal stärker anhören und oder deutlich stärker anfühlen als andere. Und ja. Da wäre zum Beispiel eben Blau-Rot, eben das Flashback-Deck, weil es einfach es burnt ohne Ende und es nutzt den Flashback enorm aus. Ja, es hat verrückte Synergy einfach. Ja, oder eben Black Green mit den Elfen. Ja. Also wenn man die Synergie hinbekommt und das Tribal hinbekommt, ich weiß nicht, wie man die Elfen noch aufhalten will. Ja, und es ist jetzt echt nicht so schwer, das hinzubekommen. Ja, also sagen wir mal, es pickt einfach keiner mehr die Elfen, weil viele Elfen natürlich erwarten, dass man noch Elfen hat. Und deswegen, wenn man keine Elfen gepickt hat, sie auch weiterziehen lässt. Also wie gesagt, nicht schwer zu bekommen. Ja, und da zum Beispiel eben das Green-Red Aggro, was wirklich sehr stark ist. Ja, klar. Ich meine, das hat die größten Kreaturen im Format und die meisten Kreaturen sind auch noch ziemlich günstig. Ja, und es ist ein Aggro. Also es ist ein Aggro-Deck mit dicken Kreaturen. Also das ist halt ein Power-Level, das ist eigentlich schon frech. Eben im Gegensatz zu anderen Decks, wie eben Red-Black mit den Tokens. Haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Also ich meine, man kann sehen, dass da irgendwie so ein bisschen was da ist, aber so wirklich was draus machen kann man nicht. Also da fehlt irgendwie einiges. Ja, oder eben das letzte Deck, was wir gerade erwähnt haben, eben Blau-Grün mit Selfmill. Ja, es gibt einfach kaum Rares, die wirklich Impact hätten. Das Deck an sich ist schwer am Laufen zu kriegen. Mhm. Man muss da schon sehr spezielle Karten picken, die andere auch haben wollen. Eben sowas wie den Merfolk Looter oder die Mongoose. Die Mongoose, genau. Eine Werebear. Richtig. Ja, also sehr schwierig, da überhaupt was zusammenzubekommen. Genau. Also es ist, jetzt, wenn wir es mal mit dem Blau-Grünen aus Shadows over Innistrad vergleichen, es ist schwerer zu kriegen, es ist deutlich inkonsistenter und es macht noch mal weniger in den ersten Turns. Ja, und auch eins, was sich auf dem Papier, also es fühlt sich auf dem Papier nicht schwach an, sagen wir es mal so. Green-White Enchantments ist stark, wenn man es zusammenbekommt. Mhm. Ja, wenn man es zusammenbekommt, denn damit es richtig läuft, also so richtig einen in die Fresse haut, muss man fast schon den Mythic bekommen. Genau. Die Enchantress. Und das ist ein schöner Traum, aber wahrscheinlich eine schmerzhafte Realität. Ja, also wenn ihr jemals dieses Deck zusammenkriegt mit der Enchantress, schreibt es uns. Das ist, wir wollen an eurem Glück teilhaben. Ja. Das ist, ja. Das ist genau wie bei mir, wenn ich bei Shadows of Innistrad Draft einfach meinen Black Red hinbekomme mit guten Rares. Aber das ist natürlich auch ein Wunschdenken, weil viele gesehen haben, okay, Black Red ist in Limited bei Innistrad sehr stark und leider schwer geworden, das zu draften. Ja. Dann, was denkst du denn, so mal overall, sind denn die besten Farben jetzt hier so in diesem Draft-Format? Also, Rot ist auf jeden Fall enorm stark. Allein von den Kreaturen, von den Spells, vom Burn. Ich meine, da ist allein schon Chain Lightning drin, was eine enorm gute Karte ist. Also overall ist Rot wirklich sehr stark einfach. Mhm. Man macht selten was falsch, wenn man mit Rot first pickt, also wirklich mit Rot anfängt. Ja. Und ich finde auch Weiß ist, finde ich, auch gar nicht mal so schlecht. Also darüber kann man diskutieren, je nach Playstyle. Aber ich finde, wenn man uns jetzt mal die weißen Karten anschaut, wenn wir jetzt mal draufgehen auf die Liste, wo haben wir die denn genau? Allein schon die ganzen Kreaturen, die da sind. Eben viele fliegende, viele so lustige Effekte, eben wie Vigilance. Man kann Sachen überraschend rausdroppen, wie eben die Tokens. Pacifism hat man auch noch als so kleinen indirekten Removal. Ja, oder den Coalition Honor Guard. Also der mit dem mit der Flugdrachen. Ist echt gut, ja. Ja, also ich finde einfach, mit Weiß macht man auch selten was falsch, so wenn man die Farbe nimmt. Das ist schon wahr. Eine Sache, die mich persönlich bei Weiß stört und warum ich es nicht als eine meiner besten Farben habe, ist, dass Weiß sich so ein bisschen anfühlt, als also oder mehr als die anderen Farben, als hätten sie da versucht, viele verschiedene halt eben taktische Ansätze reinzupressen und es hat vom Platz her nicht so ganz gereicht, meiner Meinung nach. Ja, gut, wie gesagt, das ist so eine Diskussionsgrundlage, je nach Playstyle, ob man damit klarkommt, was da drin ist. Ich meine, ich glaube, du als alteingesessener Blauspieler hast natürlich, glaube ich, Blau genommen als Ja, klar, also bevor ich über Blau rede, muss ich dir aber erstmal noch zustimmen. Rot ist, ich glaube, fast außer Frage die beste Farbe hier. Es ist am flexibelsten. Es macht mit die stärksten Archetypen. Und die einzelnen Karten sind eben einfach schon extrem stark. Um jetzt zu Blau zu kommen, es gibt mindestens eine Sache, natürlich noch viele andere, warum Blau meiner Meinung nach die zweitstärkste Farbe ist. Und das ist selbstverständlich Counterspell Common. Ach ja, die war ja auch noch mit drin. Ja, richtig. Ja, du mit deinen Counterspells. Also, und ich meine, Counterspell ist ja erst der Anfang. Also, Blau hat schon auch ein bisschen das Problem, dass es versucht, viele verschiedene Sachen zu machen. Aber viele von den Karten, die Blau bekommt, sind halt einfach allgemein gut. Eben Counterspell Brainstorm ist auch so eine richtig nice Karte. Fact of Fiction kann man theoretisch auch in jedem Deck spielen. Und halt noch andere gute Value-Karten. Ich meine, wir haben über den Merfolk-Looter geredet. Das Ding geht in jedes Deck rein, das Blau spielt. Da können wir auch vielleicht auf die Mythics eingehen, wenn wir weiter nach oben gehen. Ja, also Force of Will und eben Jace the Mindsculptor. Ja, ja. Oder eben Control Magic. Solche Sachen. Eine Rare. Ja, okay, da hast du schon ein bisschen recht. Also Blau ist schon an sich stark, aber eben in den beliebteren Sachen, sage ich mal so. Ja, auf jeden Fall. Das ist eben das Problem beim Draften, wenn man Blau draftet. Das sind Sachen drin, die will jeder fast haben. Und es ist sehr schwer, die dann zu bekommen. Ja, das ist... Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Also Blau ist auf jeden Fall auch eine starke Farbe. Aber wie gesagt, Weiß ist so eher mein Favorit, was das betrifft. Aber ja, genau, ist eigene Meinung. Ja, abschließend sind mir noch zwei so Ideen gekommen, wie man zwei von den schlechteren Decks ein bisschen besser machen könnte. Weil Blue-Black Control, haben wir ja gesagt, ist zwar relativ offen, weil man da verschiedene Taktiken spielen kann, halt Reanimator oder Pure Control, aber irgendwie fehlt dem Ganzen so ein bisschen was. Und es gibt nicht viel Synergy, vor allem sind halt wichtige Karten, vor allem für den Reanimator-Teil, auch in höheren Rarities, eben in Tomb. Und was man da meiner Meinung nach machen kann, ist, man kann es auf Grixis erweitern, also Rot noch hinzuzufügen. Weil das gibt einem einmal die ganzen Bolt-Sachen, halt eben auch Chain Lightning oder so, was man gerne sieht in Control-Decks. Es gibt dir Faithless Looting, was Card-Draw und Card-Selection ist und mit Flashback spielen wir eh ein bisschen. Es gibt der Young Pyromancer, wenn du den natürlich first picken kannst, was, wie gesagt, schon eine allgemein einfach stronge Karte ist. Und es gibt dir vielleicht sogar eben Burning Vengeance, was auch in einem Control-Deck zwar nicht so schnell ist wie in dem blau-roten Deck, aber immer noch relativ consistent Schaden machen kann. Ja, und man nimmt es vielleicht dem einen Burning Vengeance Deck weg. Richtig. Also, das ist auch eine taktische Überlegung, Sachen rauszuholen aus dem Pool. Genau. Und was wir auch noch haben, Tokens, also das, welches Tokens Deck nochmal? Das ist im Endeffekt weiß, egal welches. Okay, Weiß-Rot oder Schwarz-Rot auf Madu zu erweitern, eben jeweils die eine Farbe noch hinzufügen. Gibt eben solche Karten wie Blood Artist oder Zengi Autocrat genau noch dazu. Blood Artist ist halt, was wir schon erwähnt haben, im Endeffekt eine der wichtigsten Karten in dem Schwarz-Roten gewesen. Und da die Tokens so oder so irgendwann sterben werden, ist der in dem Weiß-Roten Token-Stack natürlich genauso gut. Der Zengi Autocrat ist auch nice, vor allem wenn man dann in dem Mardu-Token-Stack noch irgendwie einen Carrion-Feeder oder so reinbekommt, halt ein Sacrifice-Outlet, dann kann man halt schon hergehen und zum Beispiel eben auch das Sacrifice-Outlet besser machen, indem man einfach diese drei Tokens, die 0-1er, die sonst eh nicht viel tun, opfern kann. Ja, genau. Also auch, wie gesagt, unsere eigenen Überlegungen, wie man vielleicht eben aus solchen schwächeren Decks vielleicht stärkere machen könnte. Mhm. Natürlich wieder davon abhängig, ob man diese Karten picken kann. Weil, wie wir schon sehen, das sind auch wieder Karten, die schwer zu kriegen sind, ja, wenn überhaupt. Also genau, sehr viel ist da auf jeden Fall drin, was halt heiß begehrt ist. Vor allem in dem Grixis-Deck. Ja. Das war's dann auch schon mit unserem Eternal Masters Draft Podcast. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, denn Eternal Masters ist einfach ein schönes Set, auch wenn enorm teuer und enorm limitiert, worüber ich immer noch ein bisschen salzig bin. Ja, hoffentlich gibt's irgendwann mal einen weniger limitierten Run zumindest von einem ähnlichen Set. Ja, vielleicht wieder ein Modern Masters, ein gutes Modern Masters 3. Ja, oder sowas. Ja, oder es kommt ja, glaube ich, auch bald Conspiracy. Das ist ja, Conspiracy ist ja ein reines Draft-Format eigentlich, also ein reines Draft-Set. Weißt du noch, wann das rauskommt? Boah, das kam irgendwann im Sommer. August oder so, ja. Genau. Ja, also da sind wir auch sehr gespannt eigentlich. Am gespanntesten, da hab ich auch Bock drauf. Am gespanntesten sind wir eigentlich auf Eldritch Moon. Und wir hoffen einfach, dass bis zu dem nächsten Cast schon mal ein paar Spoiler rauskommen. Dass das wir darüber schön. Ein bisschen reden können. Wenn nicht, was wir auch noch vorhaben, das können wir eigentlich ganz schon erwähnen, vielleicht für spätere Casts, ist ein, sagen wir mal, Casual-Cast, wo wir uns ein paar Gäste reinholen werden aus unserer Umgebung, eben aus unserem Dorf, Stadt, wie auch immer man das nennen will. Und da reden wir einfach mal so allgemein über Magic, so Erlebnisse, was man so gespielt hat, wie lange man schon spielt, so banale Sachen wie Hüllen, was für Hüllen benutzt man. Ja, draftet man gerne, also ich zum Beispiel spiele eigentlich lieber Sealed. Ich spiele lieber mit einem festen Kartenpool, als zu draften. Und solche diese Geschichten. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, da werden wir bestimmt ein paar interessante Gäste dazu nehmen. Und das wird auch ein längerer Cast dann. Also da werden wir auf jeden Fall sehr viel Stoff haben. Also wir wissen noch nicht genau, wann wir es machen werden. Aber ihr könnt euch drauf freuen. Und sobald wir da mehr wissen und noch andere Leute am Start haben, werden wir euch definitiv nochmal Bescheid geben. Ja, ihr könnt auch zum Beispiel auch uns schreiben, einfach was ihr für Themen genau haben wollt, weil die Folge müssen wir ein bisschen besser planen. Wir müssen ja auch moderieren und schauen, dass die Leute nicht durcheinander reden, solche Sachen, und die Themen natürlich ein bisschen führen. Und wenn ihr irgendwas ganz Bestimmtes hören wollt, schreibt es uns einfach. Wir schreiben uns das auf. Ja, absolut. Wir werden das auf jeden Fall in Betracht ziehen, wahrscheinlich auch machen. Weil das ist ja das, was ihr hören wollt. Genau. Ja, genau. Aber ich würde mal sagen, wir schließen einfach die heutige Folge ab. Ja, das war's. Das war's. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.